Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo und willkommen zum Krähennest. Ich bin der Kaimi. Ich sitze heute im Mammel mit dem Pirat Slash und mit der Schnittmenge. Und wir möchten uns heute unterhalten über die AG Meinungsfindungstool. Stellt euch zwei doch mal kurz vor. Ja, also ich bin Pirate Slash, auch als Oliver bekannt. Und seit Anfang dieses Jahres bei der AG Meinungsfindungstool aktiv, weil die mich einfach von ihrem Thema her stark angesprochen hat. Ich bin der Daniel Schnittmenge auch genannt. Ich bin bei der AG Meinungsfindungstool vom Anfang an dabei und ich finde es toll, wie wir uns da entwickelt haben und finde es auch toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, beim Krähennest uns vorzustellen zu können. Ja, die erste Frage, die sich mir stellt, ist, was ist denn überhaupt ein Meinungsfindungstool und wofür brauchen wir das? Wir haben doch unser Liquid Feedback. Das ist halt so die Sache. Liquid Feedback, das ist ein Beschlusssystem, aber es ist nicht wirklich geeignet, um Diskussionen zu führen. Und was das Thema Diskussion angeht, da haben wir momentan in der Piratenpartei eine Situation, wo Diskussionsstände nicht archiviert werden. Es wird in lauter kleinen, zersplitterten Grüppchen diskutiert und niemals so groß zusammenwirkend. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Missstände. Also wir haben beispielsweise das Problem, dass Leute, die einen großen Namen haben, auch mehr Gewicht in Diskussionen haben können, Polemik und wie gesagt, man muss einfach in die Richtung denken, dann wird man da schon wirklich ausgesprochen häufig fündig, was man da so für Probleme hat. Und das Absurde ist halt einfach bei uns, dass die beste Diskussionssituation, die haben wir kurz vor knapp, wenn wir beim Bundesparteitag sind und in einem großen Saal sich über 2000 Piraten versammelt haben. Das ist quasi das Klima, wo am intensivsten eine Diskussion geführt wird und man sich am kritischsten mit den Inhalten auseinandersetzt. Und dass das nicht so optimal ist, das hat man ja schon in Bochum gesehen. Und es wäre wirklich sehr wünschenswert, dass wir es schaffen, die Diskussion in der Qualität mal auszulagern, dass sowas im Vorfeld stattfindet. Und dafür setze ich die AG Meinungsfindungstool ein, indem sie ein sogenanntes Meinungsfindungstool entwickelt. Das kann man quasi als ein Diskussionssystem verstehen. Ich würde noch gerne kurz ergänzen, warum wir die Unterscheidung eingeführt haben, Diskussionssystem und Entscheidungssystem. Die ist deswegen wichtig, weil man andere Art von Probleme lösen muss. Im Entscheidungssystem ist die Frage, nach welchen Regeln die Macht verteilt ist, um verbindliche Entscheidungen für alle zu treffen. Und im Diskussionssystem sollte die Macht möglichst draußen sein. Das sollte nur das bessere Argument zählen. Und damit gibt es von der Grundvoraussetzung, wie dieses System praktisch designt werden sollte, ganz andere Voraussetzungen. Deswegen ist die Unterscheidung sehr wichtig, um praktisch die jeweiligen Systeme optimieren zu können. Naja, theoretisch könnte ich in einem Diskussionstool ja auch meine Stimme abgeben an jemand anderen, oder? Das ist genau die Frage. Wenn man das vermischt, dann es gibt Plattformen, die das so machen. Die Frage ist aber, wie dann das Problem, den Suppenpuppen zu lösen ist und solche Fragen. Wer dann praktisch die Macht hat, die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise wie was bewertet, was dann durchkommt. Und das zu trennen, zu dem, wer praktisch Leute hinter sich versammeln kann auf der einen Seite oder wer einen großen Namen hat und hat durch einen großen Einfluss, sollte davon getrennt sein, was das bessere Argument ist. So soll auch jemand die Möglichkeit, wenn er ein gutes Argument hat, dass das an erste Stelle kommt, auch wenn er nicht praktisch irgendwie in der Hierarchie der Partei ganz vorne ist. Weil der ganz vorne ist in der Hierarchie, wird meistens mehr aufmerksam bekommen als ein Basispirat. Und das sollte im Diskussionssystem nicht passieren, sondern soll wirklich das Argument zählen. Also das stelle ich mir dann jetzt auch so vor, dass man zwar ein Benutzerkonto hat, aber wenn da eine Meinung steht zu dem Diskussionsbeitrag, dann steht dann auch nicht bei, von wem die kommt. Oder wie sieht das aus? Also man muss da einen kleinen Tick stärker einsteigen. Das Meinungsfindungstool, was wir momentan im Begriff sind zu entwickeln. Das besteht aus zwei Teilen, einer Basisstruktur, das nennen wir halt immer Framework, und dann einer Detailstruktur. Und unter dieser Detailstruktur verstehen wir Plugins, die in dieses Framework hineingesteckt werden. Und ein Plugin ist eine Diskussionsmethode. Somit hat man jetzt erstmal den groben Überblick. Und es gibt bei uns auch durchaus Plugins, die anonym sind, wo man also Diskussionsbeiträge von sich lässt und nicht nachvollziehbar ist, von welcher Person dieser Beitrag stammt. Und mit unserem System stellen wir quasi sicher, dass man unterschiedliche Diskussionsmethoden ausprobieren kann und sich durch dieses kooperative Miteinander der unterschiedlichen Diskussionsmethoden dann herauskristallisiert, was sich bewährt und was sich nicht bewährt. Zum Beispiel diese Sache mit der Anonymität, da bin ich ein großer Freund von. Andere wiederum haben da ihre Zweifel, aber niemand von uns weiß nun, was wirklich besser ist. Und das soll dann in so einem All-in-One-Ansatz quasi die Praxis zeigen. Also das heißt, wir treffen gar nicht die Entscheidung, was ist nun die beste Diskussionsmethode, sondern wir bieten einfach ein Umfeld, in dem alle erdenklichen Diskussionsmethoden ausprobiert werden können parallel und vor allem auch verlustarm, weil man ja nichts ausschließt und ein eventuelles Scheitern einer Diskussionsmethode dann nicht gleich heißt, dass Argumente und der Input verloren gehen. Und ja, so ist da bei uns momentan halt der Stand der Dinge. Ich sehe schon, es gibt also bei euch auch große Diskussionen, wie man ein Diskussionstool machen kann. Wie sieht denn das jetzt praktisch aus? Also, es gab ja auf der W-Mailing-Liste letztens mal den Ansatz, hier für Themen aus dem Landtag das Wiki-Arguments zu benutzen. Wo, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeguckt habt, da hat man halt Pro-Argumente, Gegen-Argumente, kann das dann weiter verschachteln, wieder zu dem Pro-Argument, wieder ein Kontra-Argument dagegen und hast du nicht gesehen. Wie funktioniert das denn bei euch? Oder was gibt es für andere Ansätze? Ich kann mir das schwierig vorstellen, wie man so ein Diskussionstool aufbauen und strukturieren kann. Also vom Grundaufbau muss man sagen, aus Sicht des Nutzers sähe das dann später so aus, dass man fünf Knöpfe hat und und jeder Knopf steht für eine Diskussionsmethode und man arbeitet einfach mit einer Diskussionsmethode und hat immer die Möglichkeit, zu einer anderen Diskussionsmethode rüber zu wechseln. Dann drückt man einfach einen anderen von den fünf Knöpfen und dann befindet man sich schon in einer anderen Diskussionsmethode. Und da sich die Diskussionsmethoden nach ihren Möglichkeiten die Daten halt teilen über dieses Framework, da wandern ja der ganze Dateninput hinein, ja, kann man quasi dann zwischen Diskussionsmethoden leicht hin und her wechseln, wie man, was weiß ich, bei Twitter seinen Hintergrund wechselt. Und Wiki-Arguments ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Wir stehen noch mit den Entwicklern im Kontakt und bemühen uns dann den Austausch mit ihnen auch auszubauen. Und wir hoffen auch, dass die Entwickler von Wiki-Arguments eines Tages ein Plugin für unser Diskussionssystem entwickeln. Und ja, was gibt es noch andere Möglichkeiten zu diskutieren? Man hat die Möglichkeit, dass man gänzlich ohne Bewertungen versucht, nur wirklich harte Faktenaussagen zusammenzutragen und dann Konsequenzen davon abzuleiten und gegebenenfalls Einwände anzubringen. Das ist ein Ansatz, den, wie hieß nochmal das Tool, fundiertentscheiden.de von Carsten Weyer verfolgt. Und man hat dann was, das ist quasi so eher so in der Anfangsphase einer Diskussion und es befasst sich auch mit offenen Fragen, während hingegen Wiki-Arguments da schon versierter ist. Also bei Wiki-Arguments, da kann man keine offene Frage stellen, da muss man eine Ja-Nein-Frage stellen, weil das Schema das halt so vorgibt und dann hat man da halt die Möglichkeit, sich auf eine Seite zu schlagen und dann dafür oder dagegen zu argumentieren. Und der nächste Schritt, der auch noch Diskussionsphase ist, wäre dann die Ausbildung von Positionen und Entscheidungen, wo es dann gar nicht mehr so sehr um die Argumente geht, sondern eher um das Aushandeln von Zugeständnissen und die Mehrheitsfindung zu Positionen und ja, das Verfeinern und Schleifen an der Formulierung von Positionen. Und Also also um mal was zu bleiben, was wir schon haben, diese Diskussion, die da dann entsteht am Ende, wo es Richtung Entscheidung geht, wäre dann ungefähr vergleichbar mit, ich sag mal, mit den Möglichkeiten, die man im Liquid Feedback in der Diskussionsphase hat, dass man Anregungen hat, der bewertet oder irgendwie rausfindet, welche Anregungen man übernehmen soll und dann langsam an dem Text arbeitet, richtig? ja, das Also ist schon richtig. Also da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Der große Unterschied zwischen einem Diskussionssystem und dem Beschlusssystem ist halt, das Diskussionssystem, das läuft ewig, die Diskussion. Das heißt, dass Beschlüsse, die sich davon ableiten, die sind halt ein Output, der halt einfach entsteht, aber die Diskussion ist nie verworfen und die entwickelt sich fortwährend weiter. Und ja, der Vergleich, den du da angestellt hast, der ist nicht abseits von diesem Unterschied nicht so abwegig. ich könnte vielleicht ein Beispiel bringen, wenn es gewünscht ist. Klar, schieß los. Also wir haben ja im Bundesparteitag, haben wir ja die Tagesordnung praktisch lange diskutiert und es gab verschiedene Ansätze aus Liquid Feedback und Abstimmung und allem Möglichen. Und dann gab es aber auch einen praktischen Kompromiss, der praktisch die Ergebnisse von den verschiedenen Herangehensweisen genommen hat und es vorgeschlagen hat. Das war alles Diskussionssystem. Und was dann praktisch auf dem Bundesparteitag dann entschieden wurde, was das Entscheidungssystem war, konnte schnell entschieden werden, weil man ausreichend praktisch die Beschlussvorlagen erarbeitet hatte. Das heißt, es war nicht mal notwendig, das, was entschieden wird, noch an sich zu diskutieren, sondern es wurde im Vorfeld diskutiert und hat Beschlussvorlagen gehabt. Das ist der Output von dem Diskussionssystem, Vorlagen für das Entscheidungssystem. Und darum geht es. Entscheidungsvorlagen besser vorbereiten. Das könnte so aussehen, dass ein Thema gibt mehrere Anträge und dann die Leute, die Anträge zum selben Thema gestellt haben, dass die zusammengehen und einen gemeinsamen Text verfassen, wo der Schnittmenge dargestellt ist und wo Unterschiede gibt, modular aufgeführt ist, damit man dann nur modular abstimmen braucht. Also wenn man diesen Vergleich mit dem Bundesparteitag jetzt weiterführt, heißt das für mich, dann geht die Diskussion quasi weiter im Hintergrund. Gab es ja auch bestimmt einige auf dem Bundesparteitag. Und das Ergebnis daraus waren dann quasi wieder GO-Anträge auf Änderung der Tagesordnung, wo man dann wieder versucht, den aktuellen Diskussionsstand wieder abzustimmen. Sehe ich das richtig? So Pi mal Daumen. Also auf dem Bundesparteitag wird auch diskutiert und es wird entschieden. Und man kann mehr pro Zeiteinheit entscheiden, desto mehr man Diskussionen im Vorfeld praktisch durchgeführt hat. Wenn sich alle einig sind, dass in einem bestimmter also die Tagesordnung, wie die durchgeführt werden soll, die war ja in dem Sinne der Kompromissvorschlag, da wurde nur durchgewunken. Es kam dann zur Diskussion Wirtschaft, wo dieser Diskussionsprozess noch nicht ausreichende Reife bekommen hat. Und dann verliert man halt im Entscheidungssystem wie Bundesparteitag viel Zeit dafür, dass es noch diskutiert werden muss, was man vorher besser im Diskussionssystem hätte machen können. Und vor allem, was noch hinzukommt, ist gerade, wenn wir uns die Wirtschaftsanträge anschauen, da haben wir nun drei Anträge gehabt, die mit viel, viel Arbeit erzeugt worden sind, aber letztendlich doch niemanden so himmelhoch jauchzend zufriedengestellt hat. Und das wirft dann schon Fragen an die Qualität und vor allem den Prozess dahinter auf. Wie kann es angehen, dass da so Dutzende von Personen beispielsweise bei diesem dritten Wirtschaftsantrag arbeiten mühselig hunderte von Stunden, Professoren und Pipapo, und dann wird er gestellt und jeder, der neu raufschaut, sagt dann irgendwie, was ist denn das für eine Phrasendrescherei? Da sind auch keine Visionen drin, was soll das? Also das zeigt doch, dass da einfach ein gewisses Vakuum an einer ganz breiten Diskussion da ist. Und genau das ist ja auch gerade der Punkt. So ein Diskussionssystem hat einfach das Ziel, wirklich diesen Diskurs überhaupt zu erzeugen. und breit zu machen und vor allem auch für sehr viele Menschen zugänglich zu machen. Denn momentan sieht das so aus, stellen wir uns einen ganz durchschnittlichen Arbeitnehmer vor, der kommt nach Hause abends, ist kaputt und wenn er Interesse hat, nun an einer Diskussion mitzuwirken, dann muss er da lauter Textwüsten, die die letzten Stunden entstanden sind, nachvollziehen, um irgendwie up-to-date zu sein. Und das ginge durch eine strukturiertere Diskussion viel besser. Und das ist auch Transparenz, das ist auch Teilhabe, wenn man gerade solchen Leuten strukturell es erleichtert, an Diskussionen teilzunehmen, die wesentlichen Argumente und Kernaussagen viel schneller zu erkennen, und damit sie halt die Möglichkeit haben, immer dabei mitwirken zu können. Wie ist denn bei euch der aktuelle Stand? Kann man schon irgendwo rumklicken oder gibt es Konzepte, wie das mal aussehen soll, was man sich irgendwie angucken kann, dass man eine Vorstellung davon bekommt? Wir haben unsere Grundidee formuliert und aus der Historie, wir haben praktisch viele verschiedene Ansätze und haben eine Lösung gefunden, wie wir praktisch die verschiedenen Ansätze in ein gemeinsames Diskussionssystem integrieren können, indem wir praktisch gesagt haben, dass wir ein Framework schaffen, wo es Plugins geben und dieses Framework besteht aus einer Metasprache, dafür braucht man eine Metasprache, damit die Daten von einer Plattform in die andere austauschbar werden. Das heißt, wir haben gerade TU Darmstadt arbeitet eine Person, der Thorsten, an der Entwicklung dieser Metasprache mit dem Ziel, dass eine Plattform ihre Daten aufbereitet mit diesen Metasprachen den anderen zur Verfügung stellen kann, damit die anderen praktisch mit der Metasprache wieder in ihre eigene Datenstruktur übersetzen können. Das ist eine Arbeit, die gerade gemacht wird und die Voraussetzung ist, damit überhaupt das Teilen dieser Daten möglich ist. Und das bildet sich auch in unserer Personalstruktur ab. Wir haben ein Team, das quasi daran werkelt, diese Metasprache zu entwickeln. Dann haben wir ein weiteres Team, das das Framework entwickelt. Und dann haben wir noch ein drittes Team, das ein erstes Plugin entwickelt für das System. Und diese Aufteilung, die haben wir jetzt seit einer Woche am Laufen, also seit einer Woche finden quasi die praktischen Arbeiten statt. Okay, das heißt, jetzt geht's richtig los. Ja, so sieht's aus. Ich finde, es geht schon ganze Zeit richtig los. Ich finde, was man auch noch erwähnen sollte, wir haben internationale Aufmerksamkeit. Wir haben so E-Democracy Talks, wo Leute aus der ganzen Welt kommen und ihre Plattform vorstellen und richtig Lust haben, mit uns mitzumachen, weil sie die Idee geil finden. Und ich finde es auch cool, dass das jetzt, also auch in der Piratenpartei, jetzt im Krähennest zumindest die Aufmerksamkeit ist, dass wir auch intern innerhalb der Partei dementsprechend aufmerksam bekommen, was wir außerhalb schon mittlerweile bekommen. Ja, wenn die vielen Millionen Hörer das gehört haben, werden bestimmt auch einige dabei sein, die sich da gerne beteiligen möchten. An wen müssen Sie sich da wenden? Habt ihr eine Wiki-Seite, eine Mailingliste? Ja, also wir haben eine Wiki-Seite, wiki.piratenpartei.de, AG-Meinungsfindungstool. Und man kann übers Wiki auch über die Navigation das ganz leicht finden. Man weiß ja, wenn man auf die Wiki-Hauptseite geht, dann ist ganz unten sind da alle AGs aufgelistet und da sind wir auch mit dabei. Und bei uns sieht das von der Arbeitsweise so aus, dass wir über Mumble arbeiten und über das Sync-Forum beziehungsweise Mailingliste. Und unsere Priorität bei der Arbeitsweise ist allerdings in Mumble. Wir haben regelmäßig jeden Montag um 21 Uhr eine Mumble-Konferenz und da geschieht quasi die große Arbeit, die gibt quasi unseren Arbeitstakt vor und parallel dazu asynchron arbeiten wir auch mit unserem Sync-Forum, sind da aktiv mit dabei, beziehungsweise unserer Mailingliste. Und ja, hast du noch was hinzuzufügen, Schnittmenge? Ja, ich meine, klar, unser Landing, also die beste Anlaufstelle ist einfach Google AG Meinungsbildungstool einzugeben und dann kommen die Sachen für die Wiki und dann kann man dann hingehen. Und wirklich der beste Treffpunkt ist montags 21 Uhr einfach mal vorbeizukommen und jeder ist willkommen. Und Ja. Mammelraum ist dann unter Bund, Arbeitsgemeinschaften, Meinungsfindungsräume. Richtig. Moment, ich glaube, ich sag mal den richtigen Pfad. Das war nicht in Arbeitsgemeinschaften rein, sondern Technik, glaube ich. Wie lautet der Pfad? Bund, Arbeitsgemeinschaften, Technik, IT und dort dann AG Meinungsfindungstool. Bisschen gemein, es gibt nämlich noch eine zweite AG Meinungsfindungstool im Nordrhein-Westfalen Mumble. Deswegen muss man da aufpassen, ja. Okay, jetzt habe ich die Leute fast an die falsche Stelle geschickt. Wie gesagt, Montag 21 Uhr, wenn ich das von vor 5 Sekunden richtig im Kopf habe. Ja. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes, dann auch zur Wiki-Seite der AG Meinungsfindungstool. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Ja, also ich denke, den Prozess, den wir durchgelaufen sind, den kann man auch vielleicht auf die Partei übertragen oder überhaupt auf die Politik. Wir haben praktisch am Anfang viele verschiedene Leute gehabt, die wussten, was richtig ist, in Anführungszeichen, wie eine Meinungsfindungsplattform aussehen soll. Und es kam aber einfach zum sozialen Dilemma. Wir haben uns gegenseitig blockiert. Und wir haben es praktisch geschafft, dieses soziale Dilemma dadurch zu lösen, dass wir gesagt haben, wir treffen heute nicht die Entscheidung, was die richtige Plattform, die richtige Herangehensweise ist, sondern wir schaffen ein selbstlernendes System, womit wir die Voraussetzung schaffen, dass wir in Zukunft die Kombination von Meinungsfindungstools und Technik benutzen, die sich bestätigt haben, dass die gebraucht werden und von Kunden angenommen und gut sind in dem Sinne, ohne dass wir es heute wissen, wie die aussehen werden. Und wir haben praktisch ein selbstlernendes System geschaffen, was schnell lernt, in der Form, dass der Verlust dass das System verlustarm ist in der Evolution, in der Form, dass wenn eine Plattform untergeht, geht die Daten nicht verloren, sondern die bleiben in dem ganzen System von verschiedenen Herangehensweisen bestehen, genauso wie die Benutzer. So hat auch die. Plattform heißt dann jetzt Plugin. Das heißt, wenn ich auf der gleichen Datenbasis eine neue Anwendung mache, also dann halt ein Plugin dafür schreibe und das kommt nicht an, geht wieder unter, dann sind die Daten nicht weg. Ja. Wobei die Plattform wollen wir praktisch, also das System wollen wir praktisch dezentral machen, wo praktisch die Daten dezentral herumschwirren. Und in der Form ist es praktisch dann auch machtfrei, dass und gegen Manipulationen, wie zum Beispiel Facebook oder Google, oder Twitter natürlich einen Bottleneck haben, die sie kontrollieren können, sondern wir wollen praktisch ein System schaffen, was dezentral ist, wo sich die Daten austauschbar sind, ohne dieses Problem des Bottlenecks haben zu müssen. Naja, also ich würde sagen, dass wir einfach getreu unserer aufgeschlossenen Linie natürlich einerseits dezentralen Ansatz verfolgen, aber keinen zentralen Ansatz ausschließen. Und ganz genau im Detail sieht das jetzt auch so aus, dass das, was wir jetzt gerade machen und unser erster Prototyp, der wird erstmal anfänglich ein zentraler Ansatz sein. Aber wie gesagt, wir schließen da gar nichts aus und bereiten alles nachhaltig auf, sodass man das, wie man es für richtig hält, fortführen kann. Also der Punkt ist mir wichtig. Wir haben vereinbart, dass wir einen zentralen Anfang, um es zu vereinfachen, aber langsichtig wollen wir den dezentralen Schritt gehen, weil wir ihn für notwendig halten. Aber ist richtig, wir fangen erstmal mit dem zentralen an, um die Komplexität einfacher zu haben. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr die AG im Krähennest vorstellen wolltet. Weitere Infos gibt es auch noch in der Folge 408. Das ist eine Aufzeichnung von der Sitzung der AG Basisarbeit, wo ihr das schon mal vorgestellt habt. Ja, danke euch beiden. Danke an dich. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.